wenn jeder Fixpunkt in deinem Leben sich als falsch erweist, wenn es nichts mehr gibt. Und alles ist nur Illusion. Und du bist so viel besser als alle anderen, denn du siehst, dass es nur Illusion ist. Und doch bist du schlimmer als die anderen, denn du kannst nichts dran ändern.